Würden Sie jetzt den Film starten? Aber als ich noch ein Kind war, habe ich mal einen Film gesehen, der hieß Red River. Den habe ich im Fernsehen gesehen. Sie hätten ihn im Kino sehen sollen. Auf einer riesen Leinwand. Das Problem an den Männerbünden. Platz 5, Die Nibelungen von Fritz Lang. Zwei Teile, 1924. Das Problem an ihnen ist, unter vielem anderen, das Selbstmordpotenzial wegen Übererfüllung vorgeblich unverrückbarer Werte. Im zweiten Teil von Fritz Langs Actionfilm, Titel Kriemhilds Rache, endet das Bankett am Hof des Hunnenkönigs für die Nibelungen blutig, weil sie Nibelungentreue praktizieren und Siegfried Mörder Hagen der Kriemhild nicht ausliefern wollen. Männerbünde machen so etwas, um damit zu zeigen, dass sie, Scusi, Eier haben. Ihr möchtet also gern stinken, hm? Womit wir beim Krieg bzw. Kriegsfilm wären, sowie Platz 4, Das dreckige Dutzend von Robert Aldrich, 1967. Sowie der Namensgebung der Truppe im dreckigen Dutzend. Stichwort Männerbund und Hygiene. Was heißt, die Männer wollen sich nicht mehr rasieren? Wer will sich nicht mehr rasieren? Wir! Den Nazis die Leviten zu lesen, das kriegen sie gut auf die Reihe. Charles Bronson, John Cassavetes, Donald Sutherland und die anderen in Ungnade gefallenen Soldaten, die Lee Marvin für das Himmelfahrtskommando rekrutiert. Ein schwerwiegender Verstoß gegen die Disziplin von einem einzigen hat zur Folge, dass alle zur sofortigen Urteilsvollstreckung zurückgeschickt werden. Nein, dies ist kein Statement des sogenannten IS. Himmelfahrtskommando und Nibelungentreue passen übrigens historisch, ideologisch wie psychoemotional gut zusammen. Antreten, Leute! Womit wir wieder... Wir sehen uns bald wieder. ...beim Hang zum Suizidalen des Männerbundes wären. Wo zum Henker steckt ihr? Platz 3. Hangover 1 bis 3 von Todd Phillips. 2009 bis 2013. Wir wollen in 5 Stunden heiraten. Naja, daraus wird nichts. Ein Junggesellenabend später in der Komödientrilogie wahlweise eine Trauerfeier geraten so aus dem Ruder, dass schwer auszumachen ist, ob Bradley Cooper, Ed Helms und Zach Galifianakis eine Komödie bespielen oder ein anarchisches Feuerwerk. Auch eine Art Himmelfahrtskommando, so jenseits des guten Geschmacks, dass es eine Freude ist. Mike Tyson jedenfalls, Mike Tyson? Den Urbeißboxer, jetzt kommt gleich meine Lieblingsstelle, Phil Collins singen zu lassen, das ist wunderbar schräg. I can feel it coming in the air tonight. Und ihr seid mein Chor. Los denn, Jungs, wir wollen essen. Platz 2, Der Pate 1 von Francis Ford Coppola, 1972. Man sollte übrigens nicht den Fehler machen, Männerbünde in ihrer alltagspraktischen Kompetenz zu unterschätzen, wenn es auf die Matratzen geht. Wobei bei der Mafia damit nicht das Beschlafen, sondern das Killen der gegnerischen Familie gemeint ist. Und wer kocht dann? Nimm nicht zu viel Zwiebel in die Soße. Die Herren selber. Komm her, Kleiner, kannst was lernen. Man kann nie wissen, vielleicht musst du auch mal für 20 Männer kochen. Der Männerbund bringt da ungeahnte Fähigkeiten ans Tageslicht. Consigliere Clemenzas Tomatensoße im Paten riecht förmlich von der Leinwand. Erst Olivenöl, dann Tomaten, dann Fleischbälle. Nicht vergessen. Hier ein bisschen Rotwein. In Ordnung. Und da wären wir auch zeichentheoretisch weiter. Das Rot der Tomatensoße lerne ich. Metapher für die Blutfontänen aus den Einschusslöchern. Was sagen Sie dazu? Alles klar? Na, dann raus mit Ihnen! Platz 1. City Slickers, die Großstadthelden von Ron Underwood, 1991. Warum hier, Platz 1 immerhin, nicht der Männerbund der harten Jungs aus Rio Bravo? John Wayne, Walter Brennan, Dean Martin, Ricky Nelson? Die Ausrede geht so. In Rio Bravo wird zu wenig geritten, zu wenig Landschaft präsentiert. Immer nur das muffige Gefängnis von Rio Bravo. Deswegen käme als Alternative der Cowboy-Männerbund aus Red River in Frage, weil eben grandiose Landschaft inklusive Vatermord. Aber da Filmkritiker-Papst Roger Ebert City Slickers als ironische Variante von Red River bezeichnete, gibt's nun mal keinen Grund, sich nicht zu dieser Greenhorn-Männergruppe zu bekennen, die neue Lebendigkeit sucht, sich dabei vollkommen lächerlich macht, was Männerbünde in ihrem Kern ja sowieso immer tun, aber dann die Herde doch durch die Weite treibt. Also ich glaube, da draußen finden wir die Antworten. Also dann.